Kundgabe 828. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.03.1939. Depressionen. Leid ist Liebe des Vaters. Eine unbeschreibliche Sehnsucht wird in euch wach werden, so ihr nach Vollkommenheit trachtet und der Wonnen des Himmels gedenket. Und es wird dieses Verlangen dazu beitragen, der Seele Fesseln abzustreifen. Denn es wird das Verlangen nach der Welt und den irdischen Freuden im gleichen Maß zurückgehen. Es wird der Sinn nach irdischem Gut schwinden. Und nur das, was der Seele Glück bedeutet, wird begehrt werden. Und so ihr in diesem Zustand euch befindet, wird auch jegliche Depression weichen. Denn alles Weltliche berührt euch nicht mehr. Die Seele wird frei und lässt den Körper unbeachtet. Und dann vermag nichts mehr, sie zu beschweren, was ihr in weniger vollkommenem Zustand Pein bereitet. Und so nimm diesen Trost hin und arbeite nur unverdrossen an dir selbst. So wirst du auch solche Stunden überwinden, wo der Druck der Erde noch allzu sehr auf dir lastet. Es weiß der Vater im Himmel um die Nöte seiner Kinder. Und doch können diese nicht ganz fern bleiben. Sie sollen anspornen, was müde wird, und läutern, was noch nicht schlackenrein ist. Dies bedenkend wird dir ein jeder Tag seinen Segen bringen, und du wirst dem Zustand der Befreiung immer näher kommen. Es lässt sich die Seele so oft treiben, sie schwankt hin und her und ist noch nicht fest in sich selbst. Und dann bedarf es solcher Depressionen, um sie zu festigen und das Verlangen zu ihrem Schöpfer zu schüren. Hat sie solche Stimmungen überwunden, dann wird es wieder licht und klar in ihr sein und sie lebet mit doppelter Sorge ihrer Befreiung. Es bleibt zuweilen den Menschen unbegreiflich, wie sich Gottes Vaterliebe oft in die Menschen schmerzlich berührender Weise äußert. Sie finden dafür keine Erklärung, weil sie nicht zu beurteilen vermögen, welch unsägliches Elend ihr los wäre, so nur immer Schönes und Freudiges sie auf Erden erwartete. Und dass dieses Elend ja weit schmerzlicher wäre als das Leid der Erde. Die unendliche Liebe des Vaters ist nur immer zu geben bereit und hat nimmermehr der Menschen Leid gewollt. Solange sie also nicht gegen die göttliche Ordnung verstoßen, würde jedes Leid ihnen fernbleiben und sie würde nur immer die Güte und Liebe Gottes zu verspüren bekommen. So nun aber ihr eigener Wille sie antreibt, wieder die göttliche Ordnung zu verstoßen und sie also dadurch unsägliches Leid im Jenseits ertragen müssten, weil Gott doch ein gerechter Richter sein muss und nicht aus Liebe zu den Menschen den Gerechtigkeitssinn verleugnen kann, so sucht er, den Menschen noch auf Erden von seinem irrigen Denken und Handeln zu überzeugen. Er sucht ihn günstig zu beeinflussen und ihn dem göttlichen Willen gefügig zu machen, und das in jeder Weise durch sein Wort, das seinen Willen kundgibt, durch Ermahnungen und immerwährende Hinweise auf Leid und Unglück der Mitmenschen und eben durch Leid, das den Menschen selbst betrifft. Das aber nur minimal genannt werden kann gegen das Leid, das den unverbesserlichen Menschen im Jenseits erwartet. Der Mensch ist auf Erden für die übergroße Liebe des Herrn nicht empfänglich. Die Liebe zur Welt hat ihn so ergriffen, dass er, von ihrem Glanz und Schein geblendet, das warme, milde Licht der göttlichen Liebe nicht erkennt. Denn es kämpft der Widersacher mit Gewaltmitteln. Er sucht im Menschen die Liebe zu Glanz und Pracht zu erwecken. Und so das menschliche Herz dieser Liebe erliegt, spürt es den Hauch der göttlichen Liebe nicht mehr. Und will sich der Vater im Himmel dann noch den Menschen in Erinnerung bringen, dann kann er es nur noch durch Leid. Denn im Leid findet er am ehesten noch zu ihm zurück. Und es kann dann das Leid noch zu ungeahntem Segen werden, woanders der Liebe des göttlichen Heilands auf Erden nicht geachtet wird. Amen.